ein freudloses Christentum ist die Religion des Teufels, hat der Gründer der methodistischen Kirche John Wesley einmal gesagt. Und aus seiner Feder stammen ja unzählige Lieder. Ein freudloses Christentum ist die Religion des Teufels. Freude und Christsein gehören untrennbar zusammen. Ich muss wohl nicht erklären, groß, dass ein Unterschied besteht zwischen Freude und Spaß. Etwas plakativ gesagt, Spaß wirkt schnell und kurz. Freude wirkt langsam und lang. Spaß zerstreut. Freude sammelt. Spaß fährt in den Bauch. Freude ruht im Herzen. Dietrich Bonhoeffer hat über die Freude geschrieben: Das Erste, was die Schrift über die Freude sagt, lässt sich zusammenfassen in dem Liedanfang Jesu, meine Freude. Das ist der Grundton der biblischen Verkündigung von der Geburt Christi, vom Anbruch des Reiches Gottes in der Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern, von seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und an seinem Patensohn schrieb Bonhoeffer, schon aus dem Gefängnis, die Musik wird dir in der Verwirrung zur Klarheit und Reinheit deines Wesens und der Empfindungen verhelfen und in Sorgen und Traurigkeit den Grundton der Freude in dir wachen. Dass man so etwas formulieren kann, im Gefängnis, im Bewusstsein, dass man vielleicht nie wieder die Freiheit erlangen würde, in dir ist Freude in allem Leide? Vielleicht liegt hier der wesentlichste Unterschied zwischen Spaß und Freude. Wenn jemand leidet, hört sich der Spaß auf. Nicht aber die Freude. Sie ist unabhängig vom äußeren Ergehen. Sie ist nicht situations- oder ortsgebunden. So sagt Jesus zu seinen Jüngern in seiner Abschiedsstunde: Noch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Und deshalb können wir auch in schwierigsten Lebenssituationen an den Punkt kommen, zu sagen und vielleicht auch zu singen: Dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude.